Es gibt ganz viele verschiedene Gefühle, die du ausdrücken kannst. Zum Beispiel fröhlich, lachend, traurig, wütend, müde, aufgeregt, ängstlich, fragend,